also ich bin Gesellschaftswissenschaftlerin, Soziologin und habe auch viel Stadtforschung gemacht. Und ich habe mich vor allen Dingen in der Stadtforschung, in der Stadttheorie, in der kritischen Stadttheorie damit beschäftigt, dass diese Trennung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten eigentlich immer ziemlich eindeutig aufgelöst wird. Privatisierung ist immer ganz schlecht und Öffentlichkeit ist immer ganz gut. Und das sieht natürlich nicht die ganze feministische Diskussion, dass der öffentliche Raum in der Geschichte von, sagen wir mal, bürgerlichen 150 Jahren natürlich nie ein Raum für alle war, sondern dass der öffentliche Raum Ausschlussmechanismen hat und es immer wieder politische Bewegungen gibt, soziale Bewegungen gibt, die genau daran ansetzen und genau das verändern wollen. Das gilt aber eben auch für private Räume tatsächlich. Deshalb habe ich Shopping Malls erforscht. Also mich hat interessiert, was tun eigentlich die Leute in den Shopping Malls, die reingehen? Also nicht, was ist das Betreiberkonzept und was ist das Abschöpfungskonzept und so weiter und so fort, sondern was für eine Art von Räume sind es? Und so habe ich gelernt, jeden Raum erstmal jenseits der Klassifizierung öffentlich und privat mir anzugucken und zu gucken, was passiert da? Was hat es mit dem Alltag zu tun? Was hat das mit Reproduktion zu tun, mit der Arbeit, die wir alle so tun? Wo tun wir was? Und wer besetzt wann welche Räume? Wer hat sozusagen die Hegemonie oder versucht es anzustreben? So. Hört sich abstrakt an, aber es ist wirklich spannend, weil man soll es nicht glauben. Es gibt in den Shopping-Malls Menschen, die um Geld betteln, die da nur sind, um im Warmen zu sein und so weiter. Und die werden natürlich nie sichtbar gemacht, nie thematisiert, weil das nicht ins Konzept passt, weil das nicht sein soll. Aber alltagsrelevant ist es und es ist eine Nutzung eines Raums, die nicht vorgesehen ist, aber die durchaus wichtig ist im Alltag von manchen Menschen. Was wiederum ja auch, wenn man so will, eine Anpassung ist an eine Warenförmigkeit des öffentlichen Raums. Das heißt, dass es natürlich Nischen auch hervorbringt, die im eigentlichen Sinne ja ganz vitale Interessen sind, ja, also die du gerade auch benannt hast. Wenn ich mir das gesellschaftlich anschaue, und das ist ja, da ist ja der Alter hier auch ein gutes Beispiel dafür, meint das natürlich aber ja eben nicht nur Nischen oder wir haben hier jetzt den mit dem Alter einen Platz, der schafft auch eine schöne Freizeitbetätigung für Leute und es kostet kein Geld, sondern eigentlich könnte man den Spieß ja umdrehen und sagen, wie müsste ein Umfeld aussehen, wie müsste ein öffentlicher Raum in einem städtischen Gefilde, einem urbanen Gefüge aussehen, dass diese vitalen Interessen die Nummer eins sind und die Warenförmigkeit einer kapitalistischen Stadt die Nummer zwei ist. Also Handel, ja, der Markt, das ist die Nummer zwei. Und das scheint mir ja so eine Art Widersprüchlichkeit auch in der Betrachtung dieses Platzes hier zu sein, wo sich keiner so richtig rantraut. Warum gibt es denn keine politische Kraft, die genau das nach vorne bringt? Was macht das denn so unsexy, über öffentlichen Raum und vitale menschliche Interessen zu reden, jenseits von Markt? Also ich würde ja sagen, Handeln und Markt ist noch nicht per se kapitalistisch. Handeln und Markt ist ein vitales Interesse und die ganze, nennen wir es mal Share-Ökonomie, also die ganzen Umsonstmärkte, die ganzen Tauschgeschichten, die ganzen, wir wollen Commons, wir wollen Dinge gemeinsam nutzen und so weiter und so fort, die gehen ja in so eine Richtung. Das ist eine Form von Ökonomie. Also ich würde nie sagen, das eine ist Ökonomie und das andere ist politisch oder sozial oder so, sondern es geht um verschiedene Formen von Ökonomie, die dann auch möglich und gedacht sein müssen, überhaupt gedacht werden müssen und so. Und von daher ist das, was ich hier sehe, nicht Ökonomie, sondern eine andere Ökonomie. Ist mir tatsächlich ganz wichtig, weil darin schon der Moment steckt, wie können wir drüber nachdenken, welche Dinge sich weiterentwickeln. Ne? Also so, für was gibt es, deine Frage ging ein bisschen in die Richtung, warum gibt es so wenig Lobby und so wenig Engagement dafür und so weiter. Ich würde das gar nicht mal so sagen, dass es das wenig gibt, sondern also ich komme aus so einer kritischen Marx-Lektüre, Theoriebildung würde ich so sagen und von daher ist das tatsächlich aus meiner Sicht eine Frage der Kräfteverhältnisse. Das heißt, es ist ein Ringen und die Frage ist, wann setzt sich was wie durch? Dass es niemand interessiert, würde ich nicht so sehen. Trotzdem gibt es ja offenbar eine Setzung. Wir hatten gestern Vertreterinnen des Fachbereichs für Bauplanung von Mannheim hier, die natürlich sehr wohlwollend dem Platz gegenüber auch diskutiert haben, wie so eine Zukunft aussehen könnte und dass die Stadt das ja auch super findet. Aber gleichzeitig gab es auch so ein mitschwingendes, naja, und Neckar-West wird ja über kurz oder lang auch schick. Und es ist ja auch schön, dass hier noch ein schickes Forum für deutsche Sprache hinkommt. Und auch der Platz wird anschließend viel schicker sein als vorher. Und da mitschwingend war sowas wie dieses Selbstverständnis einer selbstorganisierten Öffentlichkeit, zum Beispiel wie die vom Alter, ist erstmal eine, wie du schon sagst, eine andere und auch eine andere Ökonomie, aber eben offenbar auch ein anderes Verständnis, was vielleicht im Stadtrat von Mannheim theoretisch erstmal gar nicht vorkommt. Beziehungsweise früher hatte man das außerparlamentarische Opposition genannt. Das heißt, ein Selbstorganisierungsgrad, der auch eine Vertretung hervorruft, jenseits eines Rates. Das kann hier auch passieren, aber so grundsätzlich wirft es ja trotzdem die Frage auf, das ist doch ein Plus. Also ein Plus, so eine Art Nachdenken über öffentlichen Raum würde ja auch ein Top-Down umkehren können. Also dass man grundsätzlich über öffentlichen Raum mit denen redet, die öffentlichen Raum nutzen. Und das wäre Button-Up. Und das gibt es erstmal per se nicht unbedingt, würde ich sagen. Und da frage ich mich, warum, weil das ist ja in jeder Mensch Interesse normalerweise. Ja und nein. Ich denke gerne in Antagonismen. Aber in dem Fall würde ich sagen, würde ich jetzt nicht irgendwie das Bottom-Up dagegen setzen, was Top-Down kommt. Weil man dann Top-Down immer gleich unterstellt, da kommt nur irgendwie ganz Schlimmes. Ja. Ich habe den Eindruck, dieser Platz lebt. Der wird sich auch nicht einfach wegputzen lassen. Er ist in Verhandlung gegangen. Er ist im öffentlichen Diskurs. Es ist ein Platz, der sozusagen auch eine Art von Vertretung hat, tatsächlich. Ne? Und dann gibt es schon einen Unterschied zwischen irgendwie der außerparlamentarischen Organisation und eines Stadtrats, der natürlich eine ganz andere Aufgabe hat. Das lässt sich sozusagen nicht so ganz ineinander bringen. Und ich finde das gut, wenn der Platz sozusagen darum, also die Menschen, die den Platz aktuell nutzen, aber vielleicht auch die, die ihn im Moment nicht nutzen können, ja, die sozusagen auch nicht präsent sein können, dass die in diesen Prozessen ihre Stimme einbringen, dass sie ihre Stimme laut machen, dass sie da sind. Und dann wird es irgendwie ein konflikthaft vielleicht, aber durchaus einen Prozess geben. Ich sage das deshalb ein bisschen optimistisch, weil ich andere Städte kenne, in denen es dieses Potenzial nicht mal gibt. Ne? Und ich immer schwierig finde, ich erlebe das auch, ich lehre in der sozialen Arbeit, ich erlebe das mit den Studierenden, wo manche, die ganz engagierten Studierenden, die ganz kritischen Studierenden gerne dabei sind, einzusortieren. Das eine ist Gentrifizierung und das andere ist cool. Jetzt ist es aber leider nicht so leicht, weil die coolen Projekte ganz oft Teil von Gentrifizierung sind und weil ganz oft Aufwertung eben nicht nur Profit ist, sondern Aufwertung auch sein kann, wir leben unseren Stadtteil. Ne? Wir gehen raus auf die Straße, wir machen da viele Dinge, wir entwickeln gemeinsam Sachen. Und das lässt sich nicht ganz so leicht in so ein antagonistisches Ding einordnen. Da sind die einen, die wollen das und das sind die anderen, die wollen das, sondern das ist Stadt. Ja? Die Stadt ist ein Ort der Widersprüche. Die Stadt ist ein Ort auch der Konflikte. Und wenn die Stadt, ich meine jetzt nicht Mannheim, sondern sowas Abstraktes, ne, die Stadt, das Städtische, das versteht, dass das Teil des Prozesses ist, dann ist das, was hier passiert, extrem wertvoll. Aber nicht im Sinne von, das ist ein Biotop und das ist doch toll und das müssen wir bewahren, sondern es ist ein extrem wertvoller Teil eines notwendigen Konflikts. So würde ich das versuchen zu beschreiben. Ich gucke hier gerade, wenn ich so an unserem Radiowagen vorbeigucke, auf etwas, was Oase heißt. Und ich habe mich beim ersten Mal, als ich das gehört habe, gefragt, naja, das hat auch ein bisschen was von Zoo. Das heißt, ich komme jetzt hier mal auf so eine Insel der Glückseligen, was es natürlich auch nicht ist, sondern es ist ja eher so ein Rückzugsgebiet, also eine von stärkerer Hitze oder stärkerer Verbrennung bedrohte Fläche, die sich sozusagen auf eine kleine Oase zurückzieht und vor allen Dingen umgeben von Wüste, was ja auch ein schwieriger Begriff ist, also in der Kombination. Und ich würde ja eher sagen, wenn, dann müsste das so eine Art virale Oase sein, die zu so einer Art Wüstenbefruchtung ausartet, zum Beispiel zum Messplatz rüber, andere Gestaltungsvarianten anbietet und so weiter. Also eigentlich eine Maximalforderung zu stellen und zu sagen, öffentlicher Raum von Mannheim anhand des schönen Beispiels Alter steht nochmal völlig zur Diskussion. Und das ist doch ein wunderbares, nicht nur nach außen vertretbares Konzept, sondern auch in die Stadt hinein. Ein Musterbeispiel von wahlweise Partizipationsprozessen, aber auch von überhaupt erst einem Verständnis von Selbstorganisation. Das ist doch aber eher die Ausnahme. Und vielleicht nochmal auf den, du bist ja so optimistisch, Markt beißt sich nicht mit Selbstorganisation oder gelebtes Stadtviertel. Wir reden nicht immer über Gentrifizierung oder wenn Gentrifizierung, heißt das nicht negativ. Trotzdem scheint es ja in der kapitalistischen Stadt an Eigentum gekoppelt zu sein. Wenn ich einen Platz besitze, das gilt auch für die Stadt, aber das gilt natürlich vor allen Dingen für Privatbesitzerinnen oder Vereine, dann kann ich machen, was ich will. Habe ich ein Feuerwache-Areal, organisiere ich mich selbst. Habe ich das hier, kann ich sagen, ja, dann sind wir halt zukünftig Nachbarn des Instituts für Deutsche Sprache und dann sind wir das eben. Dann dealen wir damit. Das ist ja deren Gebiet. Das ist dann eine eigene Übereinkunft. Aber öffentlicher Raum tickt ja anders. Das ist ja sozusagen öffentlicher Stadtraum, der erstmal nicht kapitalistisches Eigentum meint und damit keine Sicherheiten zu bieten scheint. Ist öffentlicher Raum immer im Fluss? Ist das immer eine Verhandlungsbasis oder muss es um Bestand, also um überhaupt experimentieren zu können, braucht es da Eigentumsverhältnisse? Wie siehst du das? Also das Missverhältnis zwischen Eigentum und, sagen wir mal, Instabilität des öffentlichen Raums. Der öffentliche Raum ist Eigentum der Öffentlichkeit. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die Öffentlichkeit ist eine Ausschließungskategorie. Weil jetzt müssen wir darüber reden, wer gehört denn zu dieser Öffentlichkeit und wer gehört nicht dazu. Das finde ich an dem Begriff tatsächlich kompliziert, wenn ich jetzt eher in die neueren Diskussionen reingehe und sage, das ist unser Commonplace. Unser gemeinsamer Platz oder manche auch viel in der Gegend von Kunst, Kultur und so weiter benutzen inzwischen diesen Begriff der Allmende, den sie wieder aufgreifen. Dann kommt man nochmal zu einer anderen Diskussion, weil dann setzen sich alle zusammen und reden drüber, was wollen wir mit der Allmende tun, was wollen wir mit dem Commonplace tun. Öffentlicher Raum ist ein Raum der Stadt, also jetzt, wenn wir von Städten reden, der Stadtbürger. Und zum Beispiel, und die Bürger haben Rechte, und zu diesen Bürgern mit Rechten haben die Frauen zum Beispiel bis vor 100 Jahren nicht gehört. Ja? Deshalb bestehe ich auch so drauf. Und wenn wir vom öffentlichen Raum reden und diesen Begriff weiter dran festhalten, dann müssen wir sehen, dass wir damit ausschließen. Ja, wer ist denn die Öffentlichkeit? Wer sind denn die Menschen, die darüber bestimmen, was hier sozusagen an der Feuerwache in der Neckarstadt West passiert? Sind es die, die schon da leben? Sind es die, die neu dazukommen? Sind es die, die hier nicht wohnen können? Das finde ich das Problem an so einer Diskussion. Und noch ein Satz zur Gentrifizierung. Gentrifizierung ist fachlich oder wissenschaftlich dann gegeben, wenn die Mieten steigen, wenn die Verwertung steigt. Und das ist eindeutig in der kapitalistischen Logik von Ökonomie. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das gut diskutieren kann, weil dass dieses Institut hierher kommt, hat ja was damit zu tun, dass dieser Platz unter anderem auch durch das Alter, aber insgesamt durch die sehr diverse Wohnbevölkerung in der Neckarstadt West so interessant ist für so ein Institut. Gerade für so ein Institut. Und das allein ist noch nicht Gentrifizierung. Gentrifizierung ist, wenn dann weitere Bürogebäude kommen, die hohe Mieten zahlen können und ganz andere Menschen hier sozusagen kommen, die komplett die Kultur verändern. Eine Stadtforscherin aus den USA hat es mal genannt, Gentrifizierung durch Cappuccino, also quasi der Kulturwandel. Und wenn ich hier gucke, sieht es schon nicht nach Cappuccino aus, ne? Aber schon nach Coolness und nach dem, wo neue hippe Start-ups hin müssen und so weiter und so fort. Und dann geht es in Richtung kapitalistische Ökonomie, Gentrifizierung. Aber die Auseinandersetzung hätte ich gerne einen kleinen Ticken anders. Okay, können wir gleich machen. Ich biete dir mal ein schattiges Plätzchen an, weil ich habe eine Sonnenbrille und du hast keine. Vielleicht hinter dieser Box... Wir tauschen einfach die Plätze. Ich nehme dein Mikro und du meins. Man muss so nah dran gehen. Ich würde vielleicht trotzdem nochmal auf die Besonderheit des Platzes zurück, weil du das klingt immer so, wenn man das auf der Skala anguckt, das von ganz wild und ganz frei organisiert bis hin zu ganz doll reguliert und dazwischen ist alles möglich. Trotzdem ist es hier so, dass das ein Platz ist, zu dem erstmal jeder kommen kann und die können ihre Getränke mitbringen oder auch nicht. Du kannst hier auch was kaufen, wenn du das viele Geld hast. In der Regel ist es eine Spende auch für den Verein. Es ist fluktuierend, viele Leute sind täglich hier, die könnten sich gar keinen anderen Platz leisten und das ist deutschlandweit gesehen als Beispiel sehr rar. Rein faktisch ist es also offenbar nicht ganz so einfach, sich auf diese Pole Position sozusagen zu bewegen, einen Freiraum so zu nutzen, dass alle sagen, ey, der ist genial, der soll so bleiben, der Platz. Gar nichts soll sich ändern. Weil das ist eh in Bewegung und das ist ein Ausdruck einer Selbstorganisation. Sind dir Projekte bekannt in anderen Städten oder auch Ländern, wo sowas erfolgreich über einen langen Zeitraum Bestand entwickelt hat und auch eine Strahlkraft, sodass eine Stadt zum Beispiel auch sich dadurch tatsächlich verändert, dass Leute Öffentlichkeit anders teilen, dass es ein Verständnis gibt von Shared Spaces? Also Projekte würden mir jetzt wahrscheinlich schon einfallen, aber ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie das die richtige Frage finde. Ich finde eher die Frage, und da könntest du mir jetzt vielleicht nachhelfen, warum gibt es das Alter? Also wie ist der Platz entstanden? Was ist der Hintergrund? Und warum hält er sich? Und ich würde ein bisschen in Zweifel ziehen, dass der Platz komplett selbst organisiert ist und es gar keine Form der Institution dahinter gibt. Naja, Institutionen gibt es natürlich. Es gibt ja die Vereine, die sich engagieren, was in der Regel ja eine nicht kommerzielle Selbstorganisationsform ist, wie sie Deutschland nun mal vorschreibt. 7 Leute gründen Verein und unterstützen sozusagen ein Vereinsziel. Und jetzt ist hier mit einer Fläche, die als Übergangslösung gedacht ist, in einer kapitalistischen Stadtplanung nochmal ein Grund und Boden, der so viel wert ist, dass die Stadt darüber nachdenkt, was genau machen wir mit dem Neckarufer. Und aus dieser Zwischennutzung hat sich eine selbstorganisierte Form entwickelt, die ihresgleichen sucht aus meiner Sicht. Also ich habe mir verschiedene Freiräume in verschiedenen Städten angeguckt. Das ist fast eine Ideallösung, wie sie hier entstanden ist, die sehr lebt und aus meiner Sicht auch immer mehr Leute anzieht, also eigentlich noch mehr Platz benutzen, brauchen könnte, als sie da sind. Viele Leute sagen hier, das ist nicht ein Platz, das ist nicht unsere Freizeit, wir leben hier. Das ist Leben, dieser Platz ist Leben. Und meint eigentlich einen Wunsch nach einer ganz anderen Organisationsform, als sie offenbar vorhanden ist. Geprägt durch Macht, geprägt durch Ausschlüsse, geprägt durch Nichtachtung oder ganz simpel geprägt durch Nichtverstehen, sei es sprachlich, sei es Aufenthaltsstatus, ich kann gar nicht mitreden und so weiter. Und dann ist es natürlich schon eine Frage nach, kann das ein Modell sein? Kann das etwas sein oder ist das grundsätzlich zum Scheitern verurteilt? Sehr polemisch überspitzt natürlich. Ich möchte einen Vergleich heranziehen, allerdings habe ich nichts Aktuelles dazu, weil Corona-bedingt war ich jetzt wirklich lange nicht in Berlin und schon gar nicht ausführlicher und so weiter. Die Aneignung des Tempelhofer Feldes. Ja, und auch sozusagen darum, die verschiedenen Abstimmungen, was soll damit passieren und so weiter und so fort, fände ich mindestens mal vergleichbar mit dem, was hier passiert. Und das macht auch deutlich, warum ich glaube, das ist nicht einfach ein selbstorganisierter Ort, weder das Tempelhofer Feld noch das Alter, sondern es ist Ausdruck einer starken sozialen Bewegung, die sich in einer Stadt sozusagen den Platz erkämpft und ich sage erkämpft, um eine ganz andere Art von Ökonomie und Zusammensein und zusammen weiterdenken, wie wollen wir eigentlich leben, zu ermöglichen. Also Platz zu schaffen dafür. Und soziale Bewegungen haben eben, das ist keine Grenze der sozialen Bewegungen, sondern es steckt in ihnen drin. Die haben eben nicht den Hang, und das ist auch gut so, das jetzt zu institutionalisieren, weil dann würden sie sagen, jetzt komme ich mit Desertot oder mit einer speziellen Lesart von Sue Ruddick von Desertot. In dem Moment, wo sie sagen, das ist unser Platz, ist es schon passiert. Und deshalb kann das nicht der Platz des Alters sein, sondern wenn, dann ist es der Platz der Neckarstadt oder der Mannheimer oder wie auch immer und muss sich auch verändern. Jetzt kommt sozusagen die Bedrohung in Anführungsstrichen, ja, durch irgendwie Stadtplanungsinteressen und Verwertungsinteressen und so weiter und so fort. Und dann geht genau dieser Konflikt, dieser Kampf wieder von vorne los. Und entweder die soziale Bewegung besteht fort, sie muss weiter kämpfen, oder eben, es wird sozusagen überformt und ich würde sagen, das ist Gesellschaft. Also Gesellschaft ist prinzipiell kein Wir sagen zwar, es gibt einen Gesellschaftsvertrag, ne, mit Rousseau und so weiter und so fort, aber Gesellschaft ist prinzipiell ein unglaublich beweglicher Moment und in jedem beweglichen Moment kann man auch wieder verlieren, was man als soziale Bewegung erobert hat. Ich sag nur Hongkong. Alles verloren. Ja, aufgrund von Machtprinzipien, die auch gestützt durch, naja, durch Ausschluss von Kommunikation im öffentlichen Raum in dem Falle war. Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler untersuchen Phänomene und gucken sich verschiedene Szenarien nach verschiedenen Kriterien an. Anschließend werden sie dann gefragt, ob sie Handlungsempfehlungen haben. Du hast dir ja auch sozusagen Aneignungsprozesse von unten sehr genau angesehen. Also zum Beispiel, wenn es um den öffentlichen Raum geht, was ist denn aus deiner Sicht ein Szenario für genau das, was wir hier gerade haben? Also für diese offene, immer noch offene... Was meinst du mit Szenario? Was wäre denn für dich ein gutes Szenario, ein Handlungsszenario für diesen Platz, für die Leute, die den jetzt gerade nutzen? Gibt es aus all dem, was du so kennengelernt hast, was sind denn eigentlich Organisationsformen, die da jetzt eine Rolle spielen könnten, wenn du über Kampf redest? Aus dem heraus, wie ich das sehe, ist es natürlich wichtig, sich dafür stark zu machen, dass etwas wie das Alter bleibt. Na, es muss ja nicht das Alter sein. Es kann ja sein, es verändert sich. Und dass mit den Institutionen der Stadt oder der Institution, die jetzt hier baut und so weiter, genau diese Auseinandersetzung führt, die ja offensichtlich gerade geführt werden. Das ist der Weg. Man muss die Auseinandersetzungen führen. Gleichzeitig sich dessen bewusst sein, sich nicht davon bremsen lassen. Ne? Also das geht nicht darum, sich irgendwie handlungsunfähig zu machen, aber sich dessen bewusst zu sein, dass auch das eigene immer mit Ausschließungsprozessen zu tun hat. Und es geht nicht darum zu sagen, und deshalb tun wir es nicht, sondern es geht darum, klar können wir analysieren, was sind kapitalistische Interessen und wie geht dann irgendwie so eine Einnahme, also so eine Übernahme sozusagen von so einem Projekt, das eigentlich aus dem Gesellschaftlichen kommt und jetzt irgendwie kapitalisiert wird oder so. Das alles, das meine ich aber nicht damit, sondern wirklich wir alle, wenn wir handeln, innerhalb der gegebenen Gesellschaft, machen Ausschließungsprozesse. Also du sagst, ich habe ja vorhin gefragt, was ist die Geschichte des Alters? Na, also so, erklär mir die Geschichte. Wie kommt das hier zustande? Wie konnte das durchgesetzt werden? Wer hat da was durchgesetzt? Und das ist mir zu wenig zu sagen, das ist irgendwie jetzt hier die Gesellschaft und das ist irgendwie from below oder so, weil das ist auch ein Teil von Gesellschaft. Für mich wäre es wichtig, wirklich zu sehen, also in meiner Theorie benutze ich immer den Begriff der Arbeit. Wir arbeiten alle wahnsinnig viel an unserem Leben. Ja, es ist Arbeit, Kontakte zu knüpfen. Es ist Arbeit, die ganze Versorgung von Kindern zu machen. Es ist Arbeit, irgendwie sich um Pflegebedürftige zu kümmern. Es ist Arbeit, einen Verein zu gründen und ihn zu führen. Und es ist Arbeit, in einer sozialen Bewegung aktiv zu sein und so weiter. Das ist alles unbezahlte Arbeit. Jetzt ist meine Forderung, ich bin immer knapp davor, weil in den 70er Jahren, ich finde die Forderung Lohn für Hausarbeit nach wie vor super. Ne? Aber es ist nicht meine Idee, das alles umzuwandeln in Lohnarbeit. Aber zu sehen, die Menschen arbeiten. Und die Menschen arbeiten in der Neckarstadt West vermutlich auch noch an ganz anderen Punkten, Themen im Alltag, als an dem, was sie hier auf dem Platz tun. Und das sozusagen da reinzugehen und das zu sehen und wirklich zu verstehen, Teil von Arbeit an Gesellschaft zu sein und nicht das Gefühl zu haben, jetzt haben wir es doch hier geschafft, jetzt müssen wir das erhalten. Ich bin immer für erhalten, also für sozusagen auch Dinge weiterzuführen und so weiter. Aber es macht einen an einem bestimmten Punkt auch blind gegenüber gesellschaftlichen Prozessen, die ganz genauso from below sind, aber die dann überhaupt gar nicht sichtbar werden. Ellen Bareis, wenn man so will, verkürzt Stadtsoziologin aus der Uni in Ludwigshafen, hat so schön zusammengefasst, dass wenn eine ganze Reihe und seien es 500 Leute wie hier am Alter diesen Platz nutzen, schließen sie immer auch andere aus, die diesen Platz möglicherweise genau deshalb nicht nutzen. Und Offen geblieben ist tatsächlich noch eine Frage, über welche Leute, über welche Personen, über welche sogenannten Bürgerinnen und Bürger reden wir hier eigentlich? Wer wird ausgeschlossen und wer wird sonst ausgeschlossen? Und hatten so kurz, während die Musik sehr laut war, beim Wickel, dass es ja jetzt trotzdem für die, die hier sind, sonst recht selten Plätze in öffentlichen Räumen gibt und das nicht nur um Geschmack geht oder um hier kann ich mich besser treffen als anderswo, sondern nur hier kann ich mich treffen, weil nur hier existiert ein funktionsloser Raum, der noch dazu nicht kommerziellen Charakter hat und nur hier schreibt mir keiner vor, wie ich auszusehen habe, wie ich zu reden habe. Ich muss nicht mal höflich sein, sondern Regeln werden hier am Platz gemacht und das ist ja wie so eine Art Mikrogesellschaft, in der was anderes probiert wird als in der Funktionsstadt inklusive funktionalisierten öffentlichen Raum. Deshalb vielleicht nochmal die Frage, ob sowas systemtheoretisch überhaupt funktioniert. Also kann man überhaupt so eine Insel gesellschaftlich, so eine Mikrogesellschaft herstellen oder ist das immer, geht es immer ums Ganze aus deiner Sicht? Ich bin absolut keine Systemtheoretikerin. Das bin ich dann, wenn es um Organisationstheorien im soziologischen Sinn geht. Ich glaube, damit haben wir es hier nicht zu tun. Meine theoretischen Bezüge sind natürlich kritische Theorie. Von daher kann ich das als systemische Frage nicht beantworten. Aber ich kann beantworten, dass das eine ist, das ist mir auch wirklich wichtig, dass städtisches Zusammensein, also das Städtische nenne ich das gerne, nicht die Stadt, ja, nicht die Stadt als Körperschaft, als Ort mit klaren Grenzen, sondern das Städtische, Foucault würde sagen, als Milieu, ein unglaublich wichtiger Ort ist, um neue Ideen hervorzubringen und auch neue Gemeinsamkeiten oder Zusammenschlüsse hervorzubringen. Und dafür ist das Alter ein super Beispiel. Ganz großartig. Ja, es sind neue Zusammenschlüsse, neue Interessen füreinander, die eben, wie jetzt man mit Zimmel sagen würde oder mit Sennett, wo die Fremden sich auch begegnen können und auch die Differenz bleiben kann und eben nicht alles in Anpassungsvorgängen, du hast gesagt, funktionalistisch, das eingeordnet wird, in Anpassungsvorgängen sich aufhebt, sondern tatsächlich das Neue daraus entsteht, dass Dinge zusammengewürfelt werden. Ja, das Zusammengeworfensein im Städtischen ist ein unglaublich wichtiges Potenzial in der Produktion von gesellschaftlichen Ideen. Und dafür ist das Alter ein super Beispiel. Das klingt nach Aber. So, jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich ein Aber sagen. Nee, ja, aber, es kann nicht so sein, dass man sagt, liebe Stadtverwaltung, aber wir hätten gerne, wir haben das jetzt hier gemacht und wir hätten gerne, dass alles so bleibt, weil die Zusammenwürfelung, wie der Begriff schon sagt, immer ein Prozess ist und die natürlich immer wieder neu entstehen können muss. Und es tut mir jetzt leid zu sagen, nicht Aufgabe einer Stadtverwaltung, dem einfach nachzugeben, ist nicht Aufgabe einer Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung hat die Aufgabe, und jetzt werde ich ganz böse, soziologisch, organisationstheoretisch, der Daseinsvorsorge. Sie hat die Aufgabe, wirklich Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Finanzierungen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt gebe ich dir recht an dem Punkt. Sie überformt sie, also ich meine jetzt nicht die Mannheimer, sondern das Gebilde Stadtverwaltung abstrakt, überformt es sehr häufig mit der Frage nach Kommerzialisierung, würdest du das nennen, Verwertung, irgendwie mehr Geld in die Kasse spülen und so weiter und so fort. Der Auftrag an eine Verwaltung von Stadt ist Daseinsvorsorge. Ich habe ein ganz wichtiges Gegenargument. Die gesamte deutsche Gesellschaft krankt aus meiner Sicht an einer irgendwie gesetzten, mainstreamigen, immer noch, das Wort taucht nicht mehr auf, aber Leitkultur-Idee. Das ist hier und alles, was neu ist, können wir irgendwie mit viel Aufwand da hinein integrieren. Und das halte ich ja für einen also gesellschaftlich, geschichtlich, internationalistischen Blick total für Unfug, sondern normalerweise müsste man ja den Fakten Rechnung tragen und die heißen zum Beispiel in Mannheim, dass es eben, was soll denn hier eine deutsche Leitkultur, bitteschön, als Stadtbild, das ist doch totaler Unfug. sondern man könnte doch den Realitäten ins Auge sehen und sagen, alle Leute, die hier sind, inklusive Duldung, inklusive vielleicht sogar illegalisiertem Dasein, die sich alle hier treffen können, ohne dass irgendjemand danach fragt, die sind das neue Mannheim und nicht nur das neue Mannheim, sondern im Idealfall auch ein neues Europa, wenn man so will. Und dem Rechnung zu tragen, würde aus meiner Sicht eben auch heißen, da mal den Schalter umzulegen, um zum Beispiel nicht einfach einen Beteiligungsprozess in deutscher Sprache in der Feuerwache zu organisieren, sondern das von vornherein erstmal in einer anderen Sprache zu machen, weil die Mehrheit der Nutzerinnen des Platzes zum Beispiel ein Interesse daran haben, dass da wenigstens Englisch und Französisch gesprochen wird, als Beispiel. Ich bin nur so emotional dabei, weil das überall hinten runterfällt und immer wieder sozusagen wie so eine Art, naja, um die kümmern wir uns auch noch, Haltung da ist. Und ich glaube nicht daran, dass ein Beteiligungsprozess einfach mal so dazu führt, dass sozusagen sich ein Bild einer Stadt ändert und vor allen Dingen nicht, dass dieser Platz ein Gewicht in der Diskussion hat, so wie er jetzt genutzt wird, inklusive aller zukünftigen Nutzerinnen, die vielleicht ein anderes Interesse haben, zum Neckarufer zu kommen. Finde ich ja super. Aber das fängt ja schon damit an, dass die Leute gar nicht gehört werden können, weil sie gar keine deutsche Sprache sprechen. Wie sollen die denn bitte schön am 7. Mai sich äußern? Ist mal vielleicht ein... Ja, ich kann dazu jetzt gar nichts sagen. Du bist die falsche Adressatin. Erstens weiß ich nicht, was am 7. Mai passiert. Und zweitens, also jetzt in der Betrachtung von verschiedenen Städten, irgendwie mit denen ich auf unterschiedliche Weise zu tun hatte, forschend, lebend, engagiert oder sonst wie, habe ich gar nicht den Eindruck, dass ausgerechnet Mannheim da ganz besonders auf deutsche Leitkultur abstellt. Nö, aber eben auch gar nicht im Umkehrschluss sich darum mehr als irgendeine andere Stadt zu kümmern. Und das ist ja nun mal ein Platz, der genau das eigentlich alles anders gemacht hat und sehr erfolgreich. Und theoretisch könnte das ja so ein Denkanstoß sein, Beteiligungsprozesse auch anders zu organisieren, als es in konservativen, vielleicht noch reicheren Stadtsettings, gucken wir mal, die Nachbarstadt, möglich scheint oder ist oder Realität wird. Kritik also an uns beide, wir reden nur Deutsch. Ja, ja, ich weiß, ist mir Tamam? Yvette, we can follow up in English if we like, but actually we collected until here, we collected more non-German than German language from this place, and this is just significant for what place that could be, was das für ein Platz ist. Ja, und vielleicht ist es auch der wichtige Hinweis darauf, wie Städte weiterhin sich entwickeln können. Also sozusagen, ich habe es versucht mehrfach zu sagen, es ist Städte, das Städtische ist das Zusammentreffen von unterschiedlichsten Lebensweisen, Herkünften, auch rechtlichen Positionen, also aufenthaltsrechtlichen und so weiter und so fort, auch wahlrechtlichen, also bin ich ein politisches Subjekt, darf ich wählen, Frauen durften es vor 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren noch nicht, viele, die hier in Mannheim leben, dürfen es heute nicht und so weiter und so fort. Ich weiß, dass ich mich damit unbelebt mache, aber ein Platz löst das Problem nicht, sondern kann Anstoß sein für alle diese Auseinandersetzungen und für alle diese Weiterentwicklungen. Und darum geht es mir. Absolut. Und dafür ist es auch wichtig, aber eben nicht im Sinne von, hallo, wir haben hier unser Biotop, um es mal jetzt wirklich gemein zu sagen. Und dieses Biotop muss erhalten bleiben mit genau denen, die den Platz nutzen und so weiter und so fort, sondern wir haben es in der Pause gehabt. Viele fanden das nicht gut, dass ich das gesagt habe, aber ich bleibe dabei. Das sind gesellschaftliche Prozesse und Gesellschaft wandelt sich. Und natürlich ist sozusagen die Frage nach der kapitalistischen Verwertung immer sozusagen das Einfallsschwert. Andererseits auch die Frage der Verwaltungsförmigkeit und der direkten Herrschaft. Deshalb mein Beispiel von Hongkong. Da war das Problem nicht der Kapitalismus, sondern das wurde wirklich, also die Bewegung in Hongkong wurde wirklich durch direkte Repression quasi stillgestellt. Eben kein kapitalistischer Vorgang, sondern ein extrem herrschafts- und verwaltungsförmiger. Von daher, ich finde es super, dass das Alter da ist und dass ihr da seid und dass wir genau diese Diskussion führen. Ich möchte nur nicht sagen, das Alter muss bleiben, weil das Alter kämpft ja darum zu bleiben und das ist gut und wird sich darin auch verändern und das sind super Prozesse. Und damit vielleicht auch ein Auslöser für weitere Räume wie diesen in der Stadt Mannheim und in vielleicht noch hübscheren, niedlicheren Städten wie Heidelberg. Haha.